10 kleine Gamerlein, 9 kleine Gamerlein, 8 kleine Gamerlein, 7 kleine Gamerlein, 6 kleine Gamerlein, 5 kleine, 4 kleine, 3 kleine, 2 kleine, 1 Bildungsfernsehen, toll gemacht, RTL, ihr Vollpfosten, oh mein Gott, ich platze gleich vor Wut, ey, RTL, gute Nacht. Ich war auf der Gamescom und die Leute dort, ulala, und ihr mit eurem Halbwissen, typisch deutsch, bla bla. Gamer sind Außenseiter, Gamer sind scheiße, Duschen ist schlechter und Frauen sind Feinde. Laura war ein hübsches Ding, hatte Humor, ne große Klappe, boah, bin ich enttäuscht von dir. Baby, was für'n Spaß wir hatten, und du sagtest, ich tue es so cool mit meiner Sonnenbrille. Naja, Mädel, ich bin Gamer und einfach Gewinner. RTL, fickt euch, ihr dreht's euch hin, wie es braucht, keinen Sinn, keine Logik, niemand lacht.